Nature One. Geht's euch gut? Okay. I don't want nobody. I don't want nobody, baby, but you. There's something about your body that's got me thinking of nobody but you. I don't want nobody. I don't want nobody, baby, but you. Ooh, ooh. There's something about your body, hey, that's got me thinking of nobody. Watch the sunrise. You. Deep in

Okay, alles klar da draußen? Okay, okay, heute Late-Night-Set für euch alle. Ist schon spät heute Abend, oder? Geht's euch wirklich gut? Könnt ihr noch gerade stehen? Gut, alles klar. Sollen wir mal einen Test machen? Linke Hand nach oben. Rechte Hand nach oben. Sehr gut. Weitermachen. Autofahrer auf der B9 zwischen Mainz und Wörth, zwischen der Anschlussstelle Speyer und Einmündung Gammersheim. In beide Richtungen Gefahr durch einen Falschfahrer. Nicht überholen, Vorsicht auf beiden Richtungsfahrbahnen. Wir melden, wenn die Gefahr vorüber ist. Auf der B9 zwischen Mainz und Wörth. We'll be right back. lovely city. karate until the end. Looking for the after party to begin. I'm going down to La La Land. I hope to see you soon in La La Land. go on a musical trip with me through love, happiness, music, and party time. Are you ready to go on a musical trip with me? Through love, happiness, music, and party time. Okay. Ich will euch singen hören. Ich will euch singen hören. Bereit? Times I'm watching you, and now I fell in love. Geht's euch gut? Okay, wollt ihr noch ein einziges Mal mitsingen? Aha, ich kann euch nicht hören. Wollt ihr noch mal mitsingen? Dankeschön, Nation One! Dankeschön!